Meine Schuld besteht darin, ein Mensch zu sein ohne Pass. Meine Schuld besteht darin, dass andere Menschen gegen mich Gefühle hegen und auch Hass. Meine Schuld besteht darin, ein Mensch zu sein und kein Bürger. Deswegen würge ich jeden Morgen meinen Frust in das Klo und fühl mich unwürdig, ich möchte lieber sterben. Wieder zurück zur Mama, doch wo kann ich hingehen? Wo kann ich jammern? Bei meinen Eltern kann ich nicht sein, sie sind nicht mehr am Leben. Ich bin ein Flüchtling in Deutschland, wonach soll ich sonst streben? Jeder will mich nur versehentlich gesehen haben und vergeben, aber keiner versteht mein Leben. Und alle sagen der Segen, komm von oben, bitte mach doch, dass du uns nicht störst. Was soll ich noch tun, habt ihr von meiner Geschichte denn schon gehört? Seit 15 Jahren lebe ich hier und jetzt soll ich plötzlich hier weg, nur weil ich kein Deutscher bin. Ach man, was soll das denn, ich bin kein Dreck. Auf meiner Stirn steht Menschlein, ich bin hier allein. Und ich bin hier in Solingen daheim. Und du willst mich verjagen, warum? Was hab ich dir denn getan? Du willst dein Leben leben und mein Elend nicht mehr ertragen. Ich will nur sagen, das was du mir antust, nenn ich Mord. Mord an meiner Seele, an meinem Leben. Ich will hier nicht fort, jeder der mich verjagt soll wissen, was er tut. Ich würd dort unten sterben, denn mir fehlt der Lebensmut. Ich bin hier nun mal groß geworden und fühl mich hier wohl. Der Bürgerkrieg bringt mich hier hin und jetzt willst du mich auch noch töten, nur weil du glaubst, meine Farbe sei nicht die richtige. Lass mich in Ruhe, es gibt tausend wichtigere Dinge. Aber nein, die grüne Besatzung kommt bei Nacht und Nebel, bringt mich im Knebel zum Flugplatz und ich sitz am falschen Hebel. Und dann bin ich nicht mehr da und werde weggeflogen. Die ganzen Mahnwachen nützen nichts, ich glaube, sie haben gelogen.